Es ärgere sich die kluge Welt, dass Gottes Sohn verlässt den hohen Ehrenthron, dass er in Fleisch und Blut sich kleidet und in der Menschheit leidet. Die größte Weisheit dieser Erden muss vor des höchsten Rat zur größten Torheit werden. Was Gott beschlossen hat, kann die Vernunft noch nicht ergründen. Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden. Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden.